Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Die beginnt mit einer freien Themennacht, wie ihr das gewohnt seid. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht und diese Woche ist Silvi. Und Silvi ist 53 Jahre alt. Guten Morgen, Silvi. Guten Morgen. So, über was reden wir beide, Silvi? Ich wollte mal erzählen, dass ich seit 28 Jahren, intermittierende Porphyrie habe. Und Isabel Allende hat darüber geschrieben, weil ihre Tochter darin gestorben ist. Du erklärst uns diese Krankheit, die kenne ich so nicht. Ja, eben. Es fehlen mir zwei Enzyme, ein drittes ist defekt. Und diese Enzyme lassen die Enzyme im Körper entgleisen, sodass man Enzyme im Kopf entstehen können. So, ich habe im Koma gelegen dreimal und musste also alles lernen, sprechen, laufen, gucken, hören. Hm. Also es war ziemlich dramatisch und ich habe sehr lange... Also es können Ödeme im Kopf entstehen, aufgrund dieser Erkrankung. Ödeme sind... Wasserödeme. Ja. Und die haben dann zur Folge, wenn die entstehen, dass... Ja, ich meine, wenn die im Kopf entstehen, welche Folgen hat das? Das heißt, dass man normalerweise wird man auch nicht mehr wach. Ich habe einfach großes Glück gehabt, dass ich wach geworden bin. Hm. Weil ich habe keine Ahnung, ich habe also 9 Monate Koma, Wachkoma und Durchgangssyndrom hinter mir, wo ich also lange gebraucht habe. Was ist Durchgangssyndrom? Man ist wie Wachkoma. Man ist wach, aber ist nicht da. Man ist auf irgendeinem Planeten, aber nicht hier. Das heißt, man kriegt auch gar nichts von der Umwelt Nein. mit. Man schreit, man bockt, man beißt, man macht alles. Hm. Und insgesamt hast du 9 Monate in diesem Zustand verbracht? Ja. Wie lange liegen diese 9 Monate jetzt zurück? Das ist jetzt schon sehr lange her. Das war das erste Koma, was ich in 28 Jahren hatte. Ja. Und wie viel Koma? Dreimal habe ich im Koma gelegen. Jetzt hast du so lange diese Erkrankung. Diese Erkrankung zeigt sich ausschließlich im Gehirn, nicht an anderen Stellen des Körpers. Doch, am ganzen Körper. Aha. Und wie und wo macht sich das am restlichen Körper dann bemerkbar? Ja, sie tritt oft auf, indem sie, ich sag einfach mal, die Porphyrie ist mein bester Freund oder mein Feind. Sie lässt sich immer was Neues einfallen, weil die ist sehr unerforscht. Als sie bei mir ausgebrochen ist, damals vor 28 Jahren, war es so, dass man gar nicht wusste, was ich hatte. Man hat mich also lange gequält, weil man überhaupt nicht keinen Check hatte, was ich überhaupt hatte. Man meint, war der Meinung, ich bin Alkoholikerin, nimm Drogen und so, weil meine Leber einen Schaden hatte. Aber nicht davon. Ja. Der kam von der Hepatitis C, die ich hatte, von meinem Papa. Und die hatte damit gar nichts mehr zu tun. Aber trotz und alledem, man hat sich nicht gekümmert, weil keiner wusste, was ich hatte. Es hat also sehr lange gebraucht. Ja, wie lange hat es gebraucht, bis man dann wusste, was das für eine Erkrankung ist? Also knappes Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Ja. Ging ja noch. Gibt ja schon andere Erkrankungen, wo die Leute dann Jahre im Dunkeln tappen und nicht wissen, was los war. Aber du wolltest mir noch erklären, wie diese Erkrankung an anderen Stellen des Körpers auftritt. Wie sieht man sie? Wie bemerkt man sie? Also man kann Ganzkörperlähmungen bekommen. Ich hatte Gesichtslähmung, wenn die Hände krumm sind, nennt man das Pfötchenstellung. Oder man bekommt halt Ganzkörperlähmung, man liegt im Rollstuhl und kann überhaupt nicht mehr. Und das musste ich als immer wieder herrichten, also mich wieder in Ordnung bringen. Ich verstehe, aber das kommt doch dann aus dem Gehirn, weil es im Gehirn befallen ist. Ja. Aber du hast gerade gesagt, es befällt auch noch andere Stellen des Körpers. Ja, die Hämoglobin des Körpers. Die Hämoglobin des Körpers entgleisen. Wie das machen, das weiß ich nicht. Soweit bin ich noch nicht erforscht. Also eine schwere Erkrankung, eine lebensbedrohliche Erkrankung, die du jetzt seit 28 Jahren hast. Das heißt, du lebst immer mit der Angst, es könnte jede Sekunde vorbei sein? Kann man das so sagen? Jetzt, mit dir hier einen Krampfanfall kriegen und einfach umfallen. Ich lebe alleine, also es könnte mich dann auch keiner mehr wach machen. Aber ich bin mutig, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich, sonst würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Wahrscheinlich, genau, ganz genau. Jetzt gerade so ganz aktuell im Moment und die letzten Tage, hast du irgendwelche Beschwerden? Nein, ich bin ganz stolz, deswegen wollte ich anrufen. Ich bin das zweite Jahr ohne Krankenhaus zu Hause und das ist für mich, entschuldige dumm, ein gigantisch. Ja, ist traurig. Wenn man alle Vierteljahre im Krankenhaus ist und der letzte war 2009, 9 Monate. Mhm. Und dann ist das für mich gigantisch viel. Also 2009 warst du auch 9 Monate im Krankenhaus, aber nicht 9 Monate im Wachkoma. Nein. Da war ich wach, aber da hatte ich sehr viele Schmerzzustände, sehr viele Medikationen bekommen. Man hat probiert, mir wieder ein Port zu legen, was in meinem Körper aber leider nicht mehr geht. Durch die 28 Jahre Port und also Port rein, Port raus. Port heißt, dass man eine Ableitung legt, ne? Genau, danke schön. Ein Zugang. Ein Zugang, genau. Nicht Ableitung, Zugang, genau. Mhm. Genau. Ja. Da legt man ist wie ein ZVK, ein zentraler Zugang, den man legt, der bleibt aber halt drin, das geht aber bei mir leider nicht mehr. Bei mir sind alle Venen so kaputt, dass man nichts mehr findet. Weißt du ungefähr, wie viele Menschen in Deutschland diese Erkrankung auch haben? Jetzt sind es ziemlich viel sogar. Ich habe endlich ein Forum gefunden, wo man da mal chatten kann und sich ein bisschen schlau machen. Jetzt möchte ich ein Buch schreiben. Mhm. Aber ich bin leider geschockt worden mit 5.000 und 10.000 Euro. Tut mir leid. Also darin ist das sehr ungünstig. Mhm. Deswegen dachte ich, vielleicht habt ihr ein paar Tipps und Tricks für mich, wo ich mich hinwenden kann, dass man mir ein bisschen dabei. Ich schreibe das gerne. Ich habe mein Buch ja alleine geschrieben. Aber ich würde es auch gerne verlegen, weil Isabel Allende hat es ja auch getan. Nur sie hat es nicht erlebt. Ja. Sie hat erlebt, wie ihr armes Kind gestorben ist. Das ist grausam. Ja, ja. Ich habe es aber im eigenen Körper erlebt. Und also ich glaube nicht, dass wir der da so sehr viel helfen können. Wir können mal gleich gucken. Aber ich glaube, da sind unsere Grenzen auch. Okay, kein Problem. Ja. War nur eine Frage. Silvia, du sagst, dass du alleine lebst. Ja. Hast du die ganzen 28 Jahre allein gelebt? Nein. Ich hatte eine große Liebe, aber ich bin in eine andere Stadt gezogen und der hat dann halt gesagt, dass ich es nicht machen soll, aber ich habe es dann trotzdem getan, weil ich dachte, in Marburg, da ist die Uniklinik für die Porphyrie und da ist auch eine Koryphäe, der Manfred Dorst, der ist also die Koryphäe, habe ich gedacht, dass mir das was bringt. Hätte ich mir heute leicht sparen können. Also es gab eine große Liebe und ist die große Liebe an der Erkrankung zerbrochen? Nein, aber dass ich weggezogen bin. Ach so, das war das. Ja. Also, verstehe. Und dann wurde halt das Zusammentreffen immer weniger und irgendwann hat sich's aufgelöst. Aber es ist in Ordnung, weil das war eine Liebe, die ich im Leben nur einmal erlebt habe. Und die war auch richtig und die war intensiv. Und deswegen ist es auch so gut, wie es ist jetzt. Ja, so, jetzt warst du seit 2009 nicht mehr im Krankenhaus. Nein. Und wir wünschen dir alle von Herzen, dass du die nächsten, sagen wir mindestens die nächsten 9 Jahre auch nicht ins Krankenhaus musst. Ach, 100 nehmen wir noch. Ich nehme genau, 100. Genau, nehmen wir noch ein bisschen was drauf. Genau. Also, liebe Silvi, ich danke dir für deinen Anruf. Wir rufen dich nochmal an und gucken mal, vielleicht haben wir doch noch irgendeine Idee für dich und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und bleibt einfach so toll, wie ihr seid. Dankeschön, sehr nett von dir. Eine wunderschöne gute Nacht. Ja? Dankeschön, dir Bye. Auch. Silvi, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Ole und Ole ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Ole. Ja, hallo Domian. Hallo Ole. Um was geht's bei dir? Ich bin 40 Jahre alt. Ja. Hab vor 1 Jahr und 3 Monaten eine Frau kennengelernt. Mhm. Sie ist alleinerziehende Mutter von einem 11-jährigen Kind. Mhm. Und mit dem Kind, mit der Mutter hat sie schon Probleme gehabt, wegen dem leiblichen Vater. Wir haben einiges gekämpft und Vertrauen aufgebaut, dass wir eine Beziehung aufbauen konnten. Und du und das Kind? Das Kind und auch die Mutter. Die Mutter, das war auch ein bisschen ein Problem. Aber die Mutter ist Vertrauen. die Mutter ist doch die Mutter des Kindes. Ja, die Mutter des Kindes, ja. Und wieso muss die Beziehung aufbauen? Nee, mit mir. Dann. Ah, mit dir, ja, mit dir, ja. Und war ein bisschen schwierig und weil der leibliche Vater, sag ich mal, sehr viele Schwierigkeiten gemacht hat, wo die schon auch seit der Geburt eigentlich auseinander sind. Mhm. Vertrauen war halt sehr schwierig aufzubauen zur Mutter. Also zu der Frau, sag mal. Ja, zur Frau. Zur Frau. Ja. Und sie verwirrt zur Mutter. Ja, ich bin ein bisschen durcheinander. Und also es war schwierig, Vertrauen zu der Frau aufzubauen. Auf jeden Fall, sie ist sehr eifersüchtig. Ich habe einen sehr guten Freundeskreis, wo sie nicht ganz mit klarkommt, beziehungsweise, also ich kann mich nicht großartig alleine mit den Leuten treffen. Ich habe es immer gesagt von denen, ja, umso länger wir zusammen sind, umso besser wird's. Wird aber nicht besser oder ist bis jetzt nicht besser geboren. Wird schwieriger sogar? Nee, schwieriger nicht. Nee. Aber jetzt ist das Problem, sie ist jetzt schwanger von mir. Die Probleme werden nicht besser. Wir streiten uns eigentlich jede Woche oder eigentlich alle zwei Wochen richtig heftig. Ich komme mit der Situation nicht klar, weil ich in meiner vorherigen Beziehung nicht keine Streitigkeiten so alle zwei Wochen hatte, so heftig. Ihr wohnt nicht zusammen? Noch nicht. Nee. Wir wollen jetzt eigentlich zusammen. Weswegen streitet ihr denn? Wegen banalen Sachen, ganz banalen Sachen. Wann wer kommt und geht und wann wer welche Termine macht und banale Geschichten eigentlich. Wie alt ist sie? Sie ist 35. Ja, so wie du mir das jetzt erzählt hast, geht das seit über einem Jahr so. Das geht eigentlich schon von Anfang an. Von Anfang an. Wieso wird man dann schwanger, wenn das nicht so eine gute, klare Beziehung ist? Ja, ganz blöde gesagt, ganz ehrlich, mit Kondomen hat es nicht so ganz geklappt. Ach Mensch, du bist 40 Jahre alt. Ja, ich weiß, Aber wir haben, ja, das ist ein ganz böser Fehler. In meinen vorherigen Beziehungen war das halt nicht so. Also im Klartext, es geht um eine Liebesgeschichte, wo das nicht so richtig funktioniert. Jetzt wird die Frau noch schwanger. Jetzt, genau. Und das ist jetzt das Problem von wegen, ich weiß nicht, es hat sich jetzt auch zugespitzt mit meiner Familie, dass da auch dann Schwierigkeiten kamen. Warum? Zu meinem 14. Geburtstag gab es eine Riesenszene von ihr. Ich habe gesagt, von wegen, gibt Rücksicht, zumindest an meinem Geburtstag möchte ich meine Ruhe haben, so in etwa. Das Thema war einfach, wir hatten dann kurzzeitig Schluss an meinem Geburtstag. Das war der grundauslegende Streit gewesen. Ich hatte meiner Familie natürlich dann gesagt, von wegen, wir haben Schluss, weil die hat mich natürlich an meinem Geburtstag angerufen, was ist los. Ja, und die haben natürlich dann, als sie dann meine Familie angerufen hatte, gesagt, so von wegen, ja. Die hat deine Familie angerufen? Ja. Von wegen, weil sie mich nicht erreicht hat, weil ich nicht ans Telefon gehen konnte. Auf jeden Fall. Die haben natürlich ein paar Sachen dazu erzählt. Ich weiß nicht genau was, weil ich stehe ja genau außen vor. Ich weiß nicht, was genau erzählt wurde. Sie sagt das eine, meine Familie sagt was anderes. Wer ist denn deine Familie? Meine Eltern, meine Brüder. Und wen hat sie konkret angerufen? Meine Eltern, also meine Mutter und einen von meinen Brüdern. Aber da muss deine Mutter dir doch klar sagen, was die Frau. Ja, die haben gesagt, von wegen, sie hätten nichts großartig gesagt. Sie haben gesagt, von wegen, ja, wir wollen eigentlich nichts erzählen, großartig und okay, da werden wir jetzt nicht weiter schlau raus. Auf jeden Fall weiß man nicht, deswegen ich stehe dazwischen zwei Stühlen. Nein. Also dabei ist irgendeine Irritation, das merke ich schon. Genau. So. Ja. Danach hast du mit ihr nochmal gesprochen? Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, das ist jetzt gerade so anderthalb Monate her, wir haben deswegen dann gesprochen, wir haben gesagt, ich hatte mir schon eigentlich zum Geburtstag gewünscht, dass wir eine Familientherapie machen, weil wir so, wie wir miteinander umgehen konnten, will sie das denn? Am Anfang hatte sie keine Lust gehabt, hat es abgeblockt, jetzt hat sie Lust schon. Okay, fragen wir mal die grundsätzliche Frage. Was empfindest du denn für diese Frau? Das ist nämlich das große Thema. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, was? Weil immer wieder andere Sachen kommen. Es kommen natürlich immer bei den Streitigkeiten, die Entschuldigung, es sind die Schwangerschaftshormone. Gut, aber es war ja vorher genauso. Ja, deswegen, das weiß ich auch. Was sagt sie denn zu dir, was sie empfindet? Sie möchte die Beziehung. Aber offensichtlich knirscht und nervt das schon seit einem Jahr und dann. Ja, es ist natürlich schon, wie gesagt, ich habe immer gedacht, es wird besser, ne? Aber es ist auch zeitweise besser geworden. Wenn ich das als Außenstehender höre, denke ich, komm, pack ein und geh. Ja, aber ja, es ist mir schon klar, jetzt ist sie schwanger. Das ist nämlich jetzt der Punkt. Die Schwangerschaft, das sagen meine Freunde ja auch, ich habe einen sehr guten Freundeskreis, der auch sehr ehrlich ist. Was sagt der Freundeskreis? Ja, die sagen auch von wegen eigentlich, trenn dich. Sie lebt alleine in Deutschland, sie hat keinen hier in Deutschland. Sie lebt alleine in Deutschland, was heißt das? Sie ist Polin. Ach so. Sie ist praktisch sozusagen früher mal nach Deutschland gekommen, alleine, hat hier sozusagen keinen richtigen Freundeskreis, weil sie alleine eine Mutter war. Okay, das heißt, im Moment wäre sie nicht empfänglich für ein Paargespräch, eine Paarberatung. Doch, wäre sie schon. So, natürlich, von meiner Seite her ist es nicht nur Paartherapie, für sie muss auch was gemacht werden. So sehe ich das. Okay, bist jetzt noch nicht der Psychologe, der da... Nein, deswegen, aber, eine Paartherapie wäre auf jeden Fall schon sinnvoll. Nein, es geht jetzt nicht um eine Paartherapie, sondern es wäre ja mal interessant, wenn ihr an einem Tisch sitzen würdet mit einer neutralen Person. Genau, ja. Und vielleicht ist das Resultat eines solchen Gespräches wirklich, das passt nicht mehr, es geht nicht, lasst es sein. Genau. Und dann wärt ihr ja auch schon mal einen Schritt weiter, dann müsst ihr halt sehen, wie ihr das regelt mit dem Kind. Dass das ordentlich geregelt wird. So wie du mir das jetzt erzählst, höre ich da keine große Empfindung, keine Leidenschaft, keine Sehnsucht, gar nichts. Ich höre nur Schwierigkeiten und Nerverei. So, und eigentlich kann man auf der Basis keine Beziehung beginnen. Auch nicht, wenn ein Kind im Spiel ist. Schon vielleicht erst recht dann nicht, weil das für das Kind total nervig auch schlimm und schlimm ist. Werdet euch kommt mit euch ins Reine, was ihr wollt. Und dann findet ein Abkommen, wie das mit dem Kind zu regeln ist. Jetzt bekommst du von meiner Psychologin eine Anlaufstelle für eine Paarberatung. Mhm. Und ich schlage es ihr vor, dass ihr zusammen dahin geht und dann wird sich zeigen, was zu machen ist. Mhm. Einverstanden, Ole? Okay. Dann leg du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Tschüss. 0800 220 50. Das ist unsere Telefonnummer. Und hier ist Antje. Und Antje ist 47. Guten Morgen, Antje. Ja, schönen guten Morgen. Antje, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich seit 2,5 Jahren die Geliebte oder die Gespielin eines verheirateten Mannes bin. Bist du es mit Freude? Ja. Ja, aber du rufst mich deshalb an. Genau. Und warum rufst du mich deshalb an? Weil es mich manchmal doch sehr belastet. Ja, das glaube ich. Das meinte ich gerade damit. Das glaube ich. Mal ist es so. Ja, du bist die Gespielin. Für ihn bist du die Spielin. Nein, ich denke schon, dass er mich sehr gern hat und dass er mich auch auf seine Art und Weise liebt. Das ist so eine Formulierung, dass er mich auf seine Art und Weise liebt? Genau. Liebst du ihn denn auf deine Art und Weise? Ja, doch, auf jeden Fall. Das heißt, du hättest gerne viel mehr? Ja. Ja. Er ist verheiratet, die Ehefrau weiß vermutlich nichts von dir. Nicht wirklich, nein. Was heißt also nicht? Zwischen Tür und Angel ahnt sie schon, dass es mich gibt und sie ahnt auch, dass ich es bin. Ach so, ihr kennt euch sogar. Ja. Ja. Gut? Ja, kennst du die Frau gut? Relativ, ja. Wir trinken auch Kaffee zusammen und wir klönen. Ach du lieber Gott. Über die Alltagsprobleme, die dann da so sind und so. Woher kanntest du die Frau noch vor ihm? Nein. Beide zusammen kennengelernt. Und da war das zuerst so eine Bekanntschaft, da warst du bekannt mit diesem Paar? Genau. Und wer hat dann den ersten... Man sieht sich, also den ersten Schritt meinst du? Ja, wer hat dann den ersten Schritt gemacht, dass da was gab? Wir beide. Also kann man nicht klar sagen, dass es von ihm ausging oder von dir ausging? Nein, er sah mich, ich sah ihn und peng. Hm. Gut, peng, aber dann muss man ja... Trotzdem, einer muss den ersten Schritt machen, komm, lass uns mal treffen oder man fasst sich an oder irgendwas muss passieren. Nee, wüsste ich jetzt so nicht, also ich bin der Meinung, wir waren es beide. Hast du nicht ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und kommst dir schäbig vor, wenn du mit der Frau Kaffee trinkst? Nein, sie hat doch selber Schuld. Sie ist selber Schuld? Wenn sie ihm das geben würde, was er haben möchte. Was will er denn haben? Liebe, Geborgenheit, Aufmerksamkeit, Vertrauen. Sex. Schlafen die nicht mehr miteinander? Bitte? Schlafen die nicht mehr miteinander? Ganz, ganz selten. Mhm. Also wenn ich mir so überlege, ich liege bis mittags im Bett und mein Mann macht mein Frühstück, mein Mann kocht einen Kaffee, bringt mir das ans Bett und ich hau das Tablett weg und sag, boah, lass mich schlafen, dann ist man selber schuld. Das macht sie? Ja. Also du schilderst sie nicht gerade sehr sympathisch? Nein, ist sie auch nicht. Warum gehst du dann mit ihr Kaffee trinken? Das Spiel. Das ist das negative Spiel an dieser ganzen Sache. Genießt du das vielleicht sogar nur ein bisschen? Manchmal vielleicht. Dass es so ein kleiner Triumph ist? ja, ich kriege das, was die nicht haben will, ne? Mhm. Heißt das, dass, oder in welchem, wie würdest du den Zustand der Ehe bezeichnen, beschreiben? Gescheitert. Absolut gescheitert. Absolut gescheitert? Ja. Sagt er das so auch zu dir? Nein. Nein? Ja, durch die Blume ja. Wenn man ihn dann anspricht und sagt, nein, ist alles in Ordnung und kann kommen, was will, er wird immer zu dieser Familie, zu dieser Frau stehen. Da gibt es Kinder? Ja. Wie viel? Groß, drei. Ach so, die sind aus dem Haus? Die sind aus dem Haus, ja. Ach, er sagt, das ist letztendlich alles in Ordnung und er wird immer zu der Frau stehen. Ja, genau. Egal, was sie tut, egal, was sie macht, er hat irgendwann mal Ja gesagt vor Gott und dementsprechend wird er das auch einhalten. Und egal, was er für mich empfindet, er wird es einhalten. Und diese Details, zum Beispiel, er bringt den Kaffee ans Bett und sie schmeißt das Tablett, stößt es weg, woher weißt du das? Von ihm. Das erzählt er dann schon? Mhm. Und über das Sexleben erzählt er? Ja, natürlich. Hm. Würde mich jetzt sehr demütigen, wenn ich du wäre. Warum? Ja, wenn das eine so katastrophale Verbindung ist. Und er einen solchen Satz sagt, egal, ich bleibe bei dieser Frau, weil ich irgendwann mal Ja gesagt habe, aber dich, Antje, vergötter ich, würde mich das, wenn ich du wäre, extrem ärgern und verletzen auch. Es macht sauer. Genau. Sagen wir es mal so. Ja, das macht ist irgendwann irgendwo ein bisschen sauer und ich denke auch dann manchmal so, weißt du was, leck mich einfach im Arsch, ich gucke mich anderweitig um. Ja, ja. Versucht habe ich es, aber es klappt eben halt nicht. Also du würdest, wenn du jetzt mit den Fingern schnippen könntest, dann würdest du am liebsten mit diesem Mann zusammenleben. Ja, ja, sofort. Wenn er diese Bindung mit der Frau nicht hätte, was immer das da sein mag, glaubst du, er würde es auch tun und wollen? Ja. Wie oft trefft ihr euch? Weil ich denke mal, dass er sich selber belügt. Also derzeit regelmäßig jeden Tag. Jeden Tag? Ja, im Moment jeden Tag, weil sie auf Urlaub ist, auf Kur. Mhm. Und wenn sie zu Hause ist, dann dreimal die Woche, viermal die Woche, je nachdem. Übernachtet er auch bei dir? Selten. Wir fahren dann auswärts. Mhm. Dann schiebt er irgendwas Berufliches vor und wir fahren auswärts. Wohnst du in der Nähe von denen? Ja. Also ist das doch ein hochheikles Unternehmen. Irgendjemand von der Nachbarschaft könnte ihn doch dann sehen, wie er zu dir reingeht. Ja. Sehr gefährlich, ja. Kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass nach 2,5 Jahren das schon rund ist in der Nachbarschaft, oder? Dann sind sie sehr schweigsam. Also. Ist es dir egal, wenn es rauskommt? Nein. Warum nicht? Weil es dann vorbei wäre. Achso, dann würde er... Wenn wir uns da nicht mehr rausreden könnten. Das heißt, wenn es rauskäme, dann würde er den Rückzieher machen? Richtig, ja. Hast aber schlechte Karten. Ja, weiß ich. Ne? Wenn du wenn du das so klar sagst, dass du überhaupt keine Chance siehst für euch in dieser... Das ist ja das, was mich beschäftigt. Und das ist ja auch das, weshalb ich dich anrufe. Mhm. Verstehe ich. Es gibt diese Art von... Aber ich sag mal so, es ist eine gewisse Art von Sucht, es ist eine gewisse Art von Abhängigkeit und es ist eine ganz, ganz große Art von, das ist der Mann meines Lebens. Mhm. Und ich sehe sehr oft, also es gibt schon Menschen, denen ich mich anvertraut habe und diese Menschen verstehen mich nicht. Mhm. Oder sie versuchen mich zu verstehen, aber sie können es nicht hundertprozentig verstehen. Mhm. Aber dieser Mann ist mein Leben. Wie lange warst du denn vorher solo? Gar nicht. Bitte? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Ich habe meine Ehe dafür aufgegeben. Ach, ich war gar davon ausgegangen, dass du solo warst, als du die beiden kennengelernt hast. Das heißt, ihr habt euch zu viert kennengelernt am Anfang? Ja, zu dritt. Zu dritt. Also doch zu dritt. Sie war nicht dabei. Ach so, sie war nicht dabei. Aber dein Partner war dabei. Genau. Und du hast deine Partnerschaft, deine Ehe, du warst verheiratet? Ja. Du war, hast und die... sehr unzufrieden. Und du hast es für ihn aufgegeben? Ja. Boah. Und das war der richtige Weg. Was war das, der richtige? Der richtige Weg für mich. Ja. Mensch. Auch wenn ich jetzt manchmal, wenn ich jetzt manchmal abends im Bett liege und sage, Mann, was machst du hier? Bist du bescheuert oder was? Mhm. Du hast einen Mann, der dich liebt, der dich vergöttert, der aber nicht weiß, wie er mit dir umzugehen hat. Ich sag dir, Antje, wenn ich in deiner Situation wäre, das würde mich wahnsinnig machen. Und wenn ich in deiner, das macht einen auch wahnsinnig. Ja, und wenn ich in deiner Lage wäre, ich würde das nicht lange mehr aushalten. Ich finde 2,5 Jahre schon, ich weiß, es ist eine Abhängigkeit, es ist eine Sucht, wie du es gerade richtig selbst beschrieben hast. Aber irgendwann. Aber du darfst nicht vergessen, es ist auch definitiv absolute große Liebe. Ja, ich weiß. Aber und auch, der Mann ist total das Gegenteil von dem, was sich ein Mädchen, eine Frau wünscht. Der Mann, weiß, du kennst diesen Menschen, der auf dem Pferd dahergeritten kommt. Man stellt ihn sich so vor. Er ist das totale Gegenteil. Deswegen sage ich immer wieder zu meinen Mädchen, ich habe noch 2 kleinere Mädchen, ich sage, bildet euch nicht ein, dass ihr von einem schönen Teller satt werdet. Nehmt lieber den hässlichen Teller und dann werdet ihr glücklich. Also, ja, es ist das große Glück, die große Liebe. Ja. Aber es ist auch die große Demütigung deines Lebens. Ja. So, und das ist eine ganz, ganz persönliche Frage, wie und ob und wenn, wie lange man das hinnimmt. Da ist jeder Mensch anders gestrickt. Wie gesagt, ich könnte es nicht. Ich würde dann ausrasten nach einer gewissen Zeit. Es gibt Tage, wo ich es auch nicht kann. Es gibt Tage, wo ich wirklich jemanden anrufe und sage, ich kann nicht mehr, ich will das einfach nicht mehr. Ich glaube ja auch. Mehr daraus, aber wenn ich dann daraus will, dann geht es einfach nicht. Ich glaube ja auch, dass im Laufe der Zeit eine Aggression in dir wachsen wird gegen ihn. Je mehr du siehst, wie kaputt die Beziehung ist, und das weißt du ja schon längst, desto mehr sagt der gesunde Menschenverstand dann auch, warum gehst du nicht weg von der Frau? Ja, das ist ja das. Ich sehe, dass er weg will. Ich sehe, dass er zu mir will. Aber was für eine... kann es nicht. Warum kann er es denn nicht? Weil sein Glauben ihm das verbietet. Ach, das ist wirklich... Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich kann es nicht weiter umschreiben. Es hat mit seinem Glauben zu tun. Ist er sehr gläubiger Christ? Oder Moslem? Nein. Also möchtest du nicht so... Nennen wir es mal Buddha. Gehen wir mal in die Schiene Buddha. Buddha? Buddha. Gehen wir da mal rein. Und er hat... Aber Buddha? Ein Ja-Wort gegeben und dazu steht er. Egal, was kommt. Ja, dann sollte er aber auch nicht seit 2,5 Jahren seine Frau betrügen und belügen. Richtig. So, dann müsste er auch konsequent sein. Das ist dann sein Problem. Das ist ja auch das, was er immer wieder sagt. Er weiß nicht, warum er das tut. Und er weiß nur, dass er mich als ich nenne es jetzt mal, Droge hat. Und dass ich ihm alles das gebe, wonach er sich sein Leben lang gesehnt hat. Ja. Aber ich sage etwas. Ja, aber er bricht das letztendlich ja, indem er das tut. Ich sag mal was Despektierliches. Ich glaube, es ist eine Flasche. Hinter seinem Bild, ja. Er verletzt dich, er verletzt die Frau, die er liebt. Und das finde ich schlimm. Mhm. Antje, ich kann dir da keinen Ratschlag geben. Ich kann dir nur persönlich antworten, dass ich das nicht lange ertragen könnte, weil es mich so schmerzen und kränken würde. Du musst halt sehen, wann das Maß voll ist, wann du sagst, ich kann nicht mehr, ich fühle mich wirklich so gedemütigt, ich muss einen Schlussstrich ziehen, um mich selbst zu schützen. Das musst du sehen, wann das Maß voll ist. Ich kann ganz schlecht verstehen. Ja, ich sag, du musst halt sehen, wann für dich das Maß voll ist, um dich selbst auch zu schützen. Hast du mich verstanden? Hallo? Jetzt ist sie weg. Aber mehr wollte ich jetzt sowieso nicht mehr sagen. Dann verabschieden wir die Antje mal. Die Leitung ist irgendwie allmählich abgekackt. 1:29 Uhr haben wir. Und hier ist Gudrun. Und Gudrun ist 60. Guten Morgen, Gudrun. Guten Morgen. Guten Morgen. Was geht's bei dir? Ja, ich habe ein großes Problem. Mein Mann ist vor 4 Jahren an Chorea Huntington verstorben. Mhm. Und ich denke, mein Sohn wird an der Krankheit auch erkranken, die ja zum Tode führt. Ja, beschreibst du uns diese Erkrankung bitte nochmal? Tja, die Erkrankung verlässt den Körper, die Motorik, die Sprache und am Tag X nach 10, 15 Jahren wird man an, wenn es der liebe Gott will, an Lungenversagen versterben. Lungenversagen. Mhm. Ja, die Organe geben ihren Geist auf. Mhm. Das ist eine Erbkrankheit, die kaum untersucht wurde. Es gibt wenig Kliniken, die damit umgehen können und sie ist unheilbar. Mhm. Insgesamt, wie lange hat dein Mann daran gelitten? 15 Jahre. 15 Jahre. Und ist dann auch so verstorben, wie du es gerade beschrieben hast? Ja. War es ein schwerer Tod für ihn? Ja, denn das Gehirn funktioniert und er weiß, was mit sich vorgeht und er weiß, was, wie es kommt. Er hat es an seiner Mutter erlebt, er hat es an seinem Großvater erlebt und jetzt kommt das Problem mit unserem Kind auf mich zu. Wie alt ist denn der Sohn? 39. Hat er denn schon Anzeichen der Erkrankung? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Denn wir leben auf Distanz. Ach so. Er meldet sich nur über Computer bei mir, lebt 500 Kilometer weg, will sich mit mir kaum treffen, hat ein sehr schwieriges Leben. Warum will er sich denn mit dir nicht treffen? Du bist die Mutter. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist es so. Habt ihr mal gestritten? Eigentlich nein, aber... Und seit wann lebt ihr schon so merkwürdig distanziert? 4, 5 Jahre. Ist wirklich nichts vorgefallen? Er ist getrennt, er hat selber 2 Kinder, hat keinen Kontakt. Er hat mit seinem Leben eigentlich irgendwo ein Stück weit aufgegeben. Er ist sehr intelligent und trotz alledem hat er mit dem Leben resigniert. Wie war denn der Kontakt früher, also vor den vier, fünf Jahren, von denen du gerade gesprochen hast? Eigentlich mehr oder weniger normal. Ist es dein einziges Kind? Nein, ich habe noch eine Tochter, aber vor der Ehe. Und von daher weiß ich, dass sie gesund lebt. Dass sie die Krankheit nicht bekommen wird. Ja. Hast du mit der Tochter denn engeren Kontakt? Ja, normal. Ja. Jetzt machst du dir Sorgen über deinen Sohn. Ja, natürlich, denn ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich weiß, ich werde ihn vielleicht gar nicht mehr bis zum Ende begleiten können oder ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt und das macht mir totale Ängste. Kann man diese Erkrankung irgendwie durch einen Gentest oder wie auch immer herauskriegen? Ja, über das Blut könnte man es feststelle, ob er die Krankheit in sich trägt, aber er lässt die Untersuchung nicht mit sich machen. Mhm. Aber ich denke, anhand der Prognosen, die es gibt, die einfach da sind... Wie ist das denn? Manchmal werden ja Krankheiten immer erst an die übernächste Generation weitergegeben. Weißt du Näheres bei dieser Erkrankung, wie das die ist? Die Erkrankungswahrscheinlichkeit liegt bei 99%. Bei 99%? Ja. Auch bei Männern? Ja. Ja. Gerade bei Männern. Gerade bei Männern. Mhm. Ja. Und das weiß er. Ja. Ja, dann braucht er auch gar keinen... Internet lässt sich grüßen. Gut, dann braucht er ja auch gar keinen Bluttest zu machen. Dann ist es ja klar, dass er es kriegt. Die Wahrscheinlichkeit liegt ja nahezu bei, wie gesagt, 99%. Mhm. Und ich kann Das heißt, jetzt ist er in so einem Alter, wo es dann auch eventuell ausbrechen könnte. Ja. Bei meinem Mann fing es um die 40 rum an. Aber wenn euer... Mich wundert das so aufgrund dessen, weil euer Verhältnis ja eigentlich zerrüttet ist. Wir sprechen uns in der Woche 2, 3, 4, 5 Mal. Ach so, na gut, das ist ja doch schon... Über Skype halt, und aber entfernt. Und da kann ich eben dann nicht feststellen, ob die Krankheit ist mir klar. Schon da ist oder... Ah, aber dann ist der Kontakt ja doch relativ nah, wenn ihr 4 Mal die Woche miteinander Skype oder telefoniert sprecht. Ja. Er ist in einer schlechten Stimmung, seelischen Stimmung. Ja. Er lebt sehr alleine, sehr zurückgezogen. Er hat nahezu keine Kontakte nach draußen. Ein einsamer Mann. Ja. Ja. Du sprichst ihn auf deine Sorgen an. Eher nicht. Es ist so ein Tabuthema. Wir reden nicht, dass die Krankheit kommen kann. Letztendlich, Gudrun, ist es ja vielleicht auch ganz gut, was will man jetzt auch sprechen? Ja. Er kann ja letztendlich über jedes Jahr glücklich sein, wo es nicht ausbricht. Richtig. Und wenn die Erkrankung ausbricht, dann muss man sowieso sehen, was dann zu tun ist und was man machen kann. Insofern verstehe ich sehr deine Sorgen, natürlich. Du hast ja auch das ganze Leid mitgemacht von deinem Mann. Ja. Andererseits sollte man ihn vielleicht jetzt auch noch in Ruhe lassen, solange es geht. Oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, vorbeugend, therapeutisch irgendetwas zu machen? Nein. Gar nichts. Also man ist verloren, wenn man sie bekommt, die Erkrankung. Man bekommt die Erkrankung. Es gibt Medikamente, sie ein bisschen zu unterdrücken, aber sie wird die Krankheit, die Medikamente oder die Arzneien werden die Krankheit nicht beheben oder verlängern. Wenn ihr schon doch viermal in der Woche miteinander sprecht, dann heißt das ja schon, dass er auch interessiert ist an dem Kontakt mit dir. Ja. Du bist dann wahrscheinlich vielleicht sogar seine engste Bezugsperson, so wie du ihn schilderst. Im Moment, ja. Ja. Dort, wo er lebt, hat er dort eine Arbeit? Nein. Nein. Hast du ihm denn schon mal den Vorschlag gemacht, dass er vielleicht dahin zieht, wo du wohnst? Oder in vielfach. Und er war mal Feuer und Flamme und dann hat sich das von einer Stunde oder von einer Minute auf die nächste andere zerschlagen. Und wenn ich ihn bitte, komm doch zu mir oder nein. Wann hast du ihn eigentlich das letzte Mal gesehen? Vor 2 Tagen. Gesehen. Persönlich gesehen. Vor 3-4 Jahren. Ach, so lange. Ja. So lange? Ja. Und warum besuchst du ihn nicht mal? Habe ich versucht, bin hingefahren und er war in dem Moment nicht zu Hause. Ich habe ihn dann erreicht telefonisch und er kam nicht nach Hause. Da kam die Mutter 600 Kilometer gefahren? Ja. Hattest du dich denn angekündigt? Nein. Warum hast du dich nicht angekündigt? Ich wollte ihn überraschen. Ach so. Ich habe gedacht, ich könnte ihm irgendwo beistehen, helfen in irgendeiner Form und es war nicht möglich. Er hat sich verweigert. Und dann hast du ihn angerufen und dann ist er nicht dahin gekommen, wo du bist? Nein. Was hast du denn da gemacht? Bist du wieder zurückgefahren? Ja. Also über 1000 Kilometer in einem Tag gefahren? Ja. Was ist denn mit dem los? Warum ist der so? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Jetzt im Moment ist unser Gespräch immer sehr sachte von meiner Seite. Sehr zurückhaltend. Ja. Ja, du willst dir nicht bedrängen. Ja. Das ist auch richtig so. Irgendwas Merkwürdiges ist ja da los bei ihm und mit Gewalt kriegt man das nicht hin. Nein. Hast du manchmal die Sorge, dass die Erkrankung vielleicht schon ausgebrochen ist? Ja. Und er dir das nicht sagt? Ja, dass er es selber fühlt in irgendeiner Form, aber es eben nicht äußert. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich ihm beistehen kann. Das Komplizierte daran ist ja, dass er offensichtlich das gar nicht will oder blockiert ist im Moment. Ja. Gibt es denn keinen Menschen, den ihr beide sehr achtet? Vielleicht einen Bekannten oder einen Verwandten, der vermitteln könnte? Meine Schwester, die hat das immer sehr gern und die hat ihm auch schon geschrieben und hat ihn gebeten, Kontakt aufzunehmen. Es kam nicht zustande. Aber die Schwester hat mit ihm auch noch nicht gesprochen. Nein. Es wäre ja mal interessant zu erfahren, was da los ist bei ihm. Nein, er äußert sich nicht. Und wenn ich zu sehr bedränge, dann verschwindet er in der Versenkung und meldet sich nimmer. Hat er sich denn damals gekümmert, als der Vater gestorben ist? Er war auf der Beerdigung mit dabei, ja. Da war er mit da. Aber ansonsten, nein. Das habe ich dann veranlasst. Weißt du, Gudrun, und so weh dir das vielleicht auch tut. Sehr. Das glaube ich. Ist dein Sohn und du bist die Mutter. Ich verstehe diesen Mann nicht, was da mit ihm los ist. Aber so weh es dir auch tut, ich glaube, du kannst nichts machen im Moment. Entweder hat er, steckt er in einer sehr ernstzunehmenden Lebenskrise oder überhaupt in einem sehr schwierigen Leben. Oder aber ich sag's jetzt mal, ich will dich nicht verletzen. Oder vielleicht hat er auch einfach einen schlechten Charakter. Ich glaube, der ist schlechter Charakter, sondern eher, dass er mir die Vorwürfe macht, warum ich ihn in die Welt gesetzt habe, in dem Bewusstsein, dass da die Krankheit da ist und dass er sie vielleicht... Wusstet ihr das denn damals schon? Nicht wirklich. Das ist so lange her, da wusste man noch nicht so viel über Medizin, genau, und Vererbbarkeit und so. Genau, genau. Aber auch wenn das der Fall wäre, Gudrun... Das sind meine Gedanken. Ja, aber das wäre ja auch absurd. Das wäre absurd, das kann man doch keiner Mutter oder keinen Eltern vorwerfen, in den Konstellationen, wie ihr damals gelebt habt, deine Schuld zu sprechen. Das tut mir sehr leid, aber ich glaube, du kannst nichts tun im Moment, gar nichts. Du musst es aushalten. Schrecklich. Mhm. Sprich ab und zu mit ihm, wenn ihr skypt. Ich habe ein bisschen Zorn auf ihn, merke ich so. Den hatte ich auch schon, aber ich finde immer wieder, ja, Ausreden. Du bist die Mutter. Ja. Ja. Aber nimm dich zurück. Es ist nicht gut, wenn du dich zu sehr ranwirfst. Aber das tust du ja auch nicht mehr. Es fällt mir schwer. Das glaube ich. Gut, und meine Psychologin ruft dich jetzt nochmal an. Okay. Vielleicht hat die noch eine Idee, die hat jetzt auch mitgehört. Das ist die Magdalena heute Nacht. Okay. Wünsche dir, das ist eine traurige Lebenssituation, das ist mir klar. Wünsche dir trotzdem viel Kraft und alles Gute, Gudrun. Danke. Du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Schönen Abend. Tschüss, ja auch. Tschüss. So, meine Lieben. Themennacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und unser Thema diese Woche heißt Schockerlebnisse bei der Arbeit. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schwere Arbeitsunfälle schon hatten oder einen schweren Arbeitsunfall, die während der Ausübung ihres Jobs etwas Dramatisches vielleicht erlebt haben, und gerne mit Leuten, denen während der Arbeitszeit eine schlimme oder dramatische Nachricht übermittelt wurde. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema diese Woche sprechen wollt in unserer Themennacht Schockerlebnisse bei der Arbeit, dann meldet euch schon an unter domian@wdr.de. Diese Woche übrigens ist die letzte Woche vor unserer Osterpause. Die ist dieses Jahr ein bisschen länger, weil wir nach der Osterpause in ein neues Studio umziehen und das Studio noch nicht ganz fertig ist. Also dieses Bild jetzt für die Fernsehzuschauer, dieses Bild, was ihr hier seht, das seht ihr nur noch diese Woche. Wir ziehen dann in ein anderes Studio um. Die Sendung bleibt genauso wie immer und es sieht dann ein bisschen anders aus. Ist halt so, wenn man umzieht. Aber es ist halt alles dann optisch ein klein wenig anders. So, hier ist Kevin und Kevin ist 19. Guten Morgen. Kevin. Kevin, ja, schweigt. Kevin, ja. Hallo? Hallo. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Kevin, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, wo fange ich an? Also sind viele Sachen. Ich bin 19, ich wohne alleine. Du wohnst alleine? Seit dem 1. April. Mhm. Letzten Jahres? Ja, genau. Mhm. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich cannabissüchtig bin. Hab keinen Job, stehe mit der Miete ein bisschen hinterher. Cannabissüchtig, kein Job, kein Geld. Richtig. Von was lebst du? Ich, Von was lebst du? Von welcher Kohle? Wenn ich mal bei meinem Vater oder Mama und Opa vorbei bin, hier und da mal zugesteckt. Ich kann dich nicht gut verstehen. Ich kriege hin und wieder mal Geld von so zugesteckt, wenn ich bei Mama und Opa vielleicht zum Besuch bin. Also es ist eigentlich nichts, was ich habe. Ach so, von Oma und Opa. Zum Beispiel. Oder ich kriege auch 250 Euro von meiner Mutter überwiesen, die eigentlich für die Miete sind, aber reicht noch nicht mal für die Miete und dann nehme ich die meistens dann für... Ja. Warum wohnst du nicht mehr bei deinen Eltern? Also meine Eltern sind getrennt, seitdem ich ein Jahr alt bin. Hab dann erst nur bei meiner Mutter gelebt, bis ich in der Grundschule ging, hat dann los, dass ich dann auch ein paar Tage bei meinem Vater wohne und die anderen Tage bei meiner Mutter. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen, sonst verblubbert das alles so, was du sagst. Okay. Also du warst bei deiner Mutter, bist bei deiner Mutter dann groß geworden, oder wie? Ja, also genau. Nur ich habe halt immer beide, dreimal, dass ich bei beiden Elternteilen gelebt habe. Nicht nach der Schule, dann weiß ich nicht, morgens bin ich bei meiner Mutter los und abends zu meinem Vater hin. Achso, so immer hin und her und, geswitcht. Genau, weil die auch relativ noch nah beieinander gewohnt haben, also in derselben Stadt und auch alles ganz gut zu erreichen. Ja. Waren die denn damit einverstanden, dass du voriges Jahr dann mit 18 in deine eigenen vier Wände gegangen bist? Nee, also das war alles andere als so geplant eigentlich. Bitte? Also ich habe Schule gemacht, ganz normal. Mhm. War auf der Gesamtschule, bis zur 10. Klasse. War auch eigentlich ganz gut in der Schule. Hab wirklich Probleme gehabt mit irgendwie Hausaufgaben oder so. Die habe ich teilweise auch nicht gemacht, weil ich trotzdem gute Noten mitgegeben habe. Die Frage ist, warum bist du weg von deiner Mutter oder deinem Vater? Warum in der eigenen Wohnung? Ging nicht mehr. Also ich bin komplett zu meiner Mutter gezogen, weil das praktischer gewesen wäre für die Arbeit. Mhm. Näher dran und alles. Und ich weiß nicht, wir haben uns quasi jeden Tag nur angeschrien. Also meine Mutter. Also Probleme mit der Mutter. Ja. Näher an der Arbeit. Was heißt das? Das heißt, du hast damals eine Arbeit gehabt? Ja, nicht direkt. Also ich habe das Abitur probiert zu machen auf meiner alten Schule. Mhm. Und da war ich war halt vorher ziemlich gut in der Schule und dann ging es los, weil ging richtig bergab in der Schule. Mhm. Ich habe schlechte Noten nach dem anderen geschrieben, habe dann angefangen auch noch zu kiffen und habe dann am Ende 5 stehen gehabt und musste dann auf eine andere Schule wechseln. Hast du denn auch gearbeitet dann irgendwo? Ja, ich bin dann aufs Berufskolleg gegangen und habe dann ein Jahrespraktikum im Altenheim gemacht. Ach so, verstehe. Und das ist dann diese Arbeit gewesen. Aber das ist alles vorbei jetzt und du hängst nur zu Hause rum? Ja, genau. Du hängst zu Hause rum und kiffst. Ich habe teilweise gearbeitet auch wieder. Und hast du jetzt gerade auch gekifft, bevor wir uns unterhalten? Das ist jetzt schon ein paar Stunden her. Ja, ich merke das so ein bisschen in der Art, wie du antwortest. Hm. Woher hast du die Kohle für das Kiffen? Ja, also wie gesagt am Anfang, das ist nichts kriminell. Nichts kriminell, das finanzierst du von dem, was du so zugesteckt bekommst. Ja, überwiesen. Hm. Hast du Freunde? Nicht mehr viele. Also ich habe halt so eine Handvoll, mit denen ich mich eigentlich immer recht regelmäßig treffe. Ja, aber das sind auch alles Kiff-Brüder? Genau. Wie viel verbrauchst du denn so am Tag? Ein Gramm, zwei. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich so den ganzen Tag über so ein bisschen angedödelt. Geht. Ja. Also wenn ich mich, also das ist immer so ein Kreislauf irgendwie. Ich mich dann zusammengerissen und schreibe Bewerbungen, habe dann auch teilweise einen Job wieder für ein paar Wochen. Mhm. Und dann geht's irgendwann wieder down und dann kiffe ich nur noch, kann nachts nicht schlafen, penne dann 18 Stunden durch und nur um dann wieder 200 Tage durchgehend wach zu bleiben. Mhm. Weißt du, Kevin, allein die Tatsache, dass du dich hier meldest, die finde ich schon gut. Das sagt mir, dass du schon unzufrieden bist mit der Situation, in der du lebst. Ja, ziemlich. Und ich sag dir, als ganz fremder, ganz außenstehender Mensch, das ist auch eine Scheißsituation, in der du da hängst. Die dich immer mehr runterziehen wird. Hm. Aber du bist erst 19 Jahre alt, das ist dein großes Plus. Das heißt, du kannst die Notbremse ziehen und du kannst etwas verändern. Denn so ein Leben willst du ja wohl nicht die nächsten Jahre führen. Eigentlich nicht. Nee. Und vielleicht ist dann irgendwann der Weg auch nicht mehr so weit, irgendwas Kriminelles zu machen. Ja, also ich habe teilweise auch schon angefangen, ich sag mal, klein zu dealen. Damit. Ja, hör bloß auf damit. Du machst ja dein ganzes Leben kaputt. Was wolltest du früher werden beruflich? Was waren deine Träume? Mein Schauspieler oder auf jeden Fall irgendwas auf der Bühne. Mhm. Gut, das ist ja ein Traum. Das ist ja ein großer Traum, finde ich gut. Aber du weißt von allen Schauspielern... Hm? Ich weiß nicht, aber viel Theater gespielt. Das ist alles... Ich habe einfach mit einem aufgehört. Ja. Du weißt das wahrscheinlich von allen Schauspielern? Von fast allen, was für ein harter Weg das ist. Ja. Mit Kiffen rumhängen und träumen kommt man nicht weit. Man kommt nur voran, wenn man Disziplin, sich diszipliniert und sich anstrengt. Du gehst vor die Hunde, Kevin, wenn du so weitermachst. Du kannst all deine Träume einpacken. Kannst du alle auf den Müll werfen. Geh morgen zu einer Beratungsstelle, zu einer Suchtberatungsstelle. Ich bin schon mal da gewesen. Auch einmal. Eigentlich schon. Und? Einmal warst du da? Ich war einmal da. Hm? Hab dann auch aufgehört gehabt für anderthalb Monate, weil ich war in Saarland auf so einer Theaterwoche. Hm? Und ich habe ziemlich nette Leute kennengelernt unten auch. Ich habe mich echt super verstanden und gefühlt, weil das war vor allem echt was anderes in dem, was ich hier in dem Umfeld hatte. Und wieso ist das wieder bist du wieder rückfällig geworden? Ich war dann wieder mit den Leuten, also die ich von hier kenne, unterwegs und wir sind zusammen auf ein Festival gefahren. Ist klar. Brauchst gar nicht weiter erzählen, ist mir schon klar. Ja. Das geht letztendlich auch nur, wenn du einen Schnitt machst mit deinem jetzigen Leben. Das heißt, dass du dich von den Leuten loseist. Mensch, du hast ein... Ich hab einfach das Problem, dass ich hab irgendwie... Ich kann mit den Leuten von früher, mit denen, also eigentlich, ich weiß nicht, jahrelang befreundet war, da fühle ich mich, wenn ich jetzt mit denen wieder mich treffe, oftmals einfach nur verarscht von denen oder einfach fremd und... Ich weiß nicht, ich habe einfach niemanden, wo ich hin kann. Ich bin klar. Du brauchst einen Neuanfang, einen radikalen Neuanfang. Aber das musst du wollen. Wenn du da rumhängst und träge bist, kannst du alles vergessen. Du hast einen Traum. Der Traum ist die Schauspielerei. Oder irgendwas mit Theater, Fernsehen oder weiß ich was. Kämpf dafür, Mensch. Setz alles an Energie frei, was du hast. Du wirst irgendwann so stolz auf dich sein, dass du das dann geschafft hast. Wie auch immer, was auch immer du machen wirst. Aber jetzt musst du deinen Arsch hochkriegen. So, jetzt rufen wir dich nochmal an. Dann kriegst du nochmal Info-Sachen an die Hand. Weißt du, was ein guter... Wie viel Zeug hast du noch zu Hause? Wie viel Gramm im Moment? Nix. Wie? Jetzt gerade habe ich nichts mehr. Gar nichts. Gut. Das heißt, wir vereinbaren jetzt, dass da auch nichts mehr reinkommt in die Wohnung und zu dir. Ja. Morgen ist Schluss. Ab jetzt ist Schluss. Jetzt legst du dich hin, pennen und morgen gehst du zu den Beratungsstellen, die wir dir genannt haben. Hm. So, Kevin, bitte auflegen und du wirst gleich zurückgerufen. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, viel Erfolg. Klar. Tschüss. Tschüss. Hier ist Nadine. Nadine ist 37. Guten Morgen, Nadine. Morgen. Hallo, Nadine. Um was geht's? Um meine Tochter. Um deine Tochter? Mhm. Was ist da los? Sie ist vor 7 Wochen gestorben. Vor 7 Wochen? Mhm. Wie alt ist deine Tochter geworden? 26 Monate. 26 Monate erst? Mhm. Warum ist deine Tochter gestorben? Sie hatte mit 7 Monaten plötzliches Leberversagen akutes. Dann 2010 am 7. Juli das erste Mal Leber transplantiert worden. Ach, das kann man, so kleine Kinder kann man transplantieren? Ja, es gibt da schon, also in den Unikliniken sind die schon sehr weit. Mhm. Und dann hatte sie aber wieder eine Abstoßung, also zuerst hatte sie einen arteriellen Infarkt, dann nach der ersten Transplantation nach ein paar Monaten, also es war lange. Wir machen es nochmal klarer, sie ist transplantiert worden, da war sie wie alt? 7 Monate. 7 Monate erst. Mhm. Und dann wussten wir, also durch den arteriellen Infarkt, man hat das versucht, angiografisch da durchzukommen, um da so wie beim Herzen Katheter zu legen, aber man kam dann nicht bis davor. Dann hieß es halt, sie müsste nochmal transplantiert werden. Mhm. Das war dann im Oktober das Jahr da drauf, also 2011. Ja. Dann hatte sie während der OP also eine Hyperabstoßung. Mhm. Und die Ärzte hatten sich entschlossen, das kaputte Organ dann trotzdem drin zu lassen, weil man nicht wusste, wann sie ein neues Organ bekommt. Also wir hätten auch bei der ersten Transplantation haben wir uns auch testen lassen. Wir wollten also auch selber spenden. Mhm. Also man kann auch eine Lebensspende machen. Also als Erwachsener wird dann ein Stück von der Leber rausgeschnitten, genau. Glaube ich. Um mhm, ein Leberlappen. Ja. Also bei mir ging es halt nicht, weil ich habe halt auch eine Gerinnungsstörung. Mhm. Und woran ist denn die Kleine dann letztendlich gestorben? An Leberversagen. An Leberversagen? Ja. Nachdem sie das zweite Mal transplantiert? Das dritte Mal transplantiert? Ja. Ich hatte halt diese Hyperabstoßung und man hat sich entschieden, das kaputte Organ drin zu lassen. Und dann zwei Tage später, also am 26. Oktober, war die zweite Transplantation und am 28. war dann schon die dritte. Aber in den zwei Tagen hat halt diese kaputte Leber ihre Milz zerstört und mhm. einen Teil der Bauchspeicheldrüse und sie hatte dann auch einen Anus Präter, also gar keinen Dickdarm mehr. Also ein ganz schwer krankes kleines Mädchen. Ja, aber sehr, sehr stark und sie hat also immer, sie war trotzdem immer, sie hat immer gelacht, sie hatte mhm. immer gute Laune und Wart ihr, dein Partner und du, aufgrund der sehr schweren Erkrankung, wart ihr ja schon vorbereitet, dass es um Leben und Tod ging, schon eine ganze Weile. Also nicht wirklich, ne? Man will das ja auch irgendwie nicht wahrhaben und die Kleine hat, die also haben uns immer gesagt, also die wussten selber nicht, warum der Körper halt immer die Leber abstoßen will und mhm. sie hat halt immer gezeigt, sie will, sie hat immer gekämpft und die Ärzte haben gesagt, sie machen halt so lange, wie es ihr zeigt, dass sie will. Ja. Wo bekommt man eigentlich, wenn das keine persönliche Spende ist jetzt von euch, diese kleinen Organe dann her? Also das müssen keine kleinen Organe sein. Es können auch von anderen Menschen mhm. Ja, verstehe. Das geht dann über Eurotransplant. Mhm. Der übliche Weg dann. Mhm. Mhm. Ich meinte es gerade so, wenn man ein so kleines Kind begleitet in so, mhm. so schweren Zeiten, hat man natürlich die Hoffnung, da hast du recht, aber man hat ja auch Angst. Man hat ja, ja immer Angst. Man lebt nur in Angst. Ja, man lebt nur in Angst, genau. Mhm. Wie hast du denn dann das Sterben deines Kindes und das Nicht-mehr-Dasein deines Kindes empfunden und erlebt? Also ich habe es ja selber gepflegt. Das ist natürlich, also wenn das Kind so einen hohen Pflegebedarf hat, man stellt sich ja selber zurück, man funktioniert ja irgendwie nur. Mhm. Und letztendlich weiß ich, dass es für sie war, es letztendlich, also bevor sie hätte leiden müssen, das hätte ich nicht ertragen. Mhm. Das für sie war das letztendlich auch eine Erlösung. Ist das für dich ein Trost? Also nicht wirklich, ne? Also diese Leere, die kann man schlecht füllen, mhm. die jetzt da ist, ne? War sie dein erstes Kind? Ja, ja. Sie war mein erstes Kind. Mhm. Jetzt sind 7 Wochen vergangen, hast du gesagt. Das ist ja noch gar nicht lange her. Nein. Was für eine Trauerphase hast du im Moment? Ich kann es nicht beschreiben. Also ich weiß nicht, ob man da so mehrere Phasen durchlebt. Und das erste war irgendwie so, man hat gar nicht das Gefühl, dass sie nicht da mehr da. Also man hat so das Gefühl, sie ist nicht weg. Ja, ja, genau, genau. Mhm. Ist es dir jetzt schon realer, dass sie nicht mehr da ist? Nicht wirklich. Hast du ihre Sachen noch aufbewahrt? Alles. Also ich schaue mir auch Videos an, die wir immer, also wir haben sehr viele Videos gemacht. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es letztendlich gut ist oder nicht. Aber es zieht mich halt dazu. Ich glaube, eine Weile ist das völlig in Ordnung. Man darf es nur nicht zu lange machen. Weil man sich ja schon auch irgendwann verabschieden muss. Aber jetzt in der Zeit kannst du das, glaube ich, schon auf jeden Fall machen. Mhm. Ist sie denn bei dir zu Hause gestorben? Nein, in der Klinik. Warst du bei ihr? Natürlich. Mhm. Auch im Sterbemoment? Ja, bei meinem Mann auch. Also wir haben sie im Arm, wir waren alle drei im Bett und mhm. wir hatten sie beide im Arm und sie ist dann also in unserem Arm eingeschlafen. Ist sie friedlich eingeschlafen? Ja, ganz ja. friedlich. Das ist ja auch schon mal sehr gut und sehr schön. Mhm. Liebe Nadine, das tut mir total leid. Meine Sendung ist jetzt rum. Mhm. Aber wir melden uns gleich nochmal bei dir. Mhm. Dann bitte ich dich dafür aufzulegen und wir rufen dich gleich wieder an, ja? Okay. Alles Gute, bis dahin. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Moritz Güldenring. Morgen wieder 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Tschüss.